What about the future of radio? She's lovely in her haircut, though. It is said to be dead. Everybody's got a spare receiver, and it's easy to build a transmitter. The waves are there, and we are in it. We think the future looks great. This is Emission de l'Art Visionnaire calling. Listen to the unseen. Don't trust your eyes. Believe what you are told. Triangles. Squares. Triangles, squares. Other figures. Sie hören Estrel, May Your Stars Shine Bright, Your Pretty Pyramid. Ein Radiofeature zum Bau der neuen Estrel Kunsthalle von Lola Göller, entstanden im Rahmen der Serie Ich konkret Estrel Granit 2014. Das Estrel Hotel, benannt nach seinem Gründer und Chef Eckehard Strelecki, Deutschlands größtes Hotel und Vorzeigeprojekt des Berliner Problembezirks Neukölln. Gläsern und Granitern steht es dreieckig auf hohen Säulen, gegenüber des hoteleigenen Biergartens, mit Blick auf den Schifffahrtskanal in unmittelbarer Nachbarschaft eines Schrottplatzes und der S-Bahn. Nach seiner Eröffnung 1995 wurde es in den folgenden Jahren kontinuierlich um Kulturbauten, wie zum Beispiel der Stars in Concert Konzerthalle, erweitert. Durch den Ankauf eines weiteren, an das Hotel angrenzenden Grundstücks erfüllte sich nun ein lang gehegter Traum Streleckis: der Bau einer eigenen Kunsthalle, die in Zusammenarbeit mit der Stadt Berlin betrieben werden wird und in 2 Wochen erstmals ihre Türen für das Berliner Publikum öffnet. Hören wir nun einen Bericht über die Kunsthalle und ihre Begleiterscheinungen. Kathedralengleich steht das Estrel Hotel, erhaben vor grauem Berliner Himmel. Gedämpfte Triangelmusik und die gediegene Geräuschkulisse Geschäftsreisender im Gespräch schallt aus der Atriumbar in die künstlerisch gestaltete Eingangshalle. Wir treffen Eckehard Strelecki. Der vergnügte Westerwälder Hotelchef sitzt in seinem bescheidenen Büro mit Blick über die Hotellobby. Die verspiegelten Fenster reflektieren im Sonnenlicht. Der Beginn der Planungen zum Estrel Hotel Anfang der 90er Jahre fiel ja zusammen mit dem Fall des Eisernen Vorhangs. Mir war als langjährigen Kunstliebhaber zu diesem Zeitpunkt schon klar, dass das Hotel eine Möglichkeit bot, sich an dieser erfreulichen Geschichte zu beteiligen und etwas zu geben. Ich bot dann also jungen osteuropäischen Künstlern eine Chance zum freien Ausleben ihrer Kunst. In ein Hotel gehört auch Kunst, um die nackten, kahlen Wände zu schmücken. Nach der offiziellen Eröffnung des Estrel Hotels 1995 haben wir dann junge, zeitgenössische russische Maler eingeladen in ein Haus im Berliner Umland. Schön gelegen an einem See und mit großen Fenstern und viel Sonnenlicht. Die konnten sich dann da zum ersten Mal frei von allen staatlichen Restriktionen künstlerisch ausleben, ihren Gefühlen zur Wende malerisch Ausdruck verleihen. Die dort dann entstandenen Bilder kann man heute im Estrel Hotel beschauen. Wir haben hier die größte Sammlung zeitgenössischer, junger russischer Malerei weltweit, im größten Hotel Deutschlands. Das war dann sozusagen the beginning of a beautiful friendship, einer seitdem anhaltenden Bindung des Estrel Hotels an die Kunstwelt. Und Grundstein, der dazu geführt hat, dass wir heute knapp 20 Jahre später in Joint Ventures mit der Stadt Berlin in 2 Wochen schon die schon von vielen Bürgern dieser Stadt lang ersehnte und erkämpfte Kunsthalle öffnen werden. Das muss man sich mal vorstellen. In Berlin-Neukölln, der Bezirk wurde ja vor wenigen Jahren als ein absolutes Ghetto gehandelt. Damals wurde ich ausgelacht, hier ein großes Hotel zu eröffnen. Und jetzt ist das Berlins absoluter Kunst- und Kreativbezirk. Nur noch wenige Handgriffe sind zu tun, um der neuen Kunsthalle den letzten Schliff zu geben. Nach nur einem Jahr Bauzeit erhebt sich die gigantische Tetraederpyramide aus weißem Granit und Kristallglas glitzernd und strahlend vor dem mittlerweile aufgeklärten Himmel. Sonnenlicht fällt auf die 13. Etage und der Wind bringt die Fenster ins Schwingen und zum Summen. Nur eines der Highlights dieses Gebäudes, die tritonale Eigenresonanz. Regenbogenfarbene Lichtreflexe überziehen den Boden vor dem dreieckigen Eingang. Kaum zu glauben, dass hier noch vor wenigen Tagen Bagger gruben. Handwerker verschrauben letzte Abstandsleisten, Vakuumiermaschinen versiegeln geräuschvoll Bodenplatten aus Astoria-Goldgranit. Eckehard Strelecki begrüßt den Architekten der Kunsthalle, Dimitri Bogdanov, ein kleiner, düster dreinblickender Mann, der stolz im kaminroten Jackett sein Bauwerk betrachtet. Durch die traditionelle Zusammenarbeit des Hotels mit der russischen Kunst- und Kulturszene haben wir uns bei der Auftragsvergabe für den Bau der ersten Berliner Kunsthalle für den legendären russischen Star-Architekten Dimitri Bogdanov entschieden. Natürlich gab es eine offizielle Ausschreibung. Sein Entwurf hat aber mit weitem Abstand vor seinen Konkurrenten brilliert. Seit Jahren erforscht das Estrel in Eigenfinanzierung ungewöhnlich geformte, unentdeckte Pyramiden weltweit. Pyramidiot. Erst vor wenigen Jahren stießen wir im Rahmen einer Expedition in Zusammenarbeit mit amerikanischen und französischen Forschungsteams und mit Hilfe einer Sonarortungsgerät auf 2 gigantische Unterwasserpyramiden im Bermuda-Dreieck. Pyramidiot. Diese Pyramiden bestehen aus Glas oder Kristall, sind völlig glatt und teilweise lichtdurchlässig. Sie ragen 100 Meter aus dem Meeresboden heraus und gehen darunter noch weiter. Wahrscheinlich haben sie eine Gesamthöhe von 200 Metern. Laut aktuellem Forschungsstand lassen sich diese Pyramiden auf 10.000 bis 6.000 vor Christus datieren und somit dem verschollenen Königreich Atlantis zuschreiben. In Anlehnung an die Tetraeder-Pyramidenform des Hotels und als Reminiszenz auf diese unvergleichliche Neuentdeckung ist Bogdanovs Entwurf eine kristallgläserne Pyramide mit dreieckigen Grundfläche eben eine gläserne Tetraeder-Pyramide. Triugolnik! Triugolnik! Ja, also, mein Entwurf ist eine Tetraederpyramide. Das ist wie eine Pyramide, nur dass eine Seite vergessen wurde. Das Tetraeder ist vorzuziehen gegen die Pyramide. Der Vorteil ist, das Aussehen ist invariant gegen Drehung. Steht die klassische Pyramide auf der Seite, sieht sie ziemlich dumm aus. Die Tetraederpyramide sieht gleich aus, wenn sie umfällt. Wenn ein Wirbelstuhl kommt und sie umwirft, ist es egal. Das Material wurde gleich gewählt wie bei der Pyramide in dem Bermuda-Dreieck. In der Spitze von der Pyramide gibt es 2 Löcher, wo mehr Wasser durchfließt und Wirbel macht, so dass Flugzeuge und Schiffe versinken. Die Löcher habe ich weggelassen, aber Kristallglas genommen. Das macht dann durch Regung von Licht, Größe, Regenbogen über die ganze Stadt. Pyramide ist auch höchstes Gebäude von Berlin. Die Wände haben im Wind auch Eigenresonanz, liegt bei 333 Hertz und ist auf Triton gestimmt. Es ist ja nur ein Aberglaube, dass Triton Teufelsmusik ist. Ein alter Mythos. Ich habe die Resonanztöne aus Gründen der Ästhetik gewählt. Nur wegen der Zahl 3. Triugolnik. Um das Gleichgewicht zu behalten. Und innen ist ein Labyrinth für die Kunst. Denn Künstler verlieren sich auch lange in ihren Körper, bevor sie wieder hochkommen und große Kunst machen. Der Standort der neuen Kunsthalle in der Ziegrastraße in Neukölln wurde von drei Experten ausgependelt und von dem persönlichen Bauingenieur und Spektralphysiker Bogdanovs untersucht. Das Grundstück erwies sich von allen in Berlin untersuchten möglichen Bauplätzen als ideal. An keinem anderen Ort der Stadt sind Licht- und Raumenergien so sehr im Gleichgewicht, um tetraeder-pyramidenförmigen Gebäuden die besten Voraussetzungen zu bieten. Zum einen lässt sich das durch die Wasserader des Schifffahrtskanals erklären und durch die einmalige Lichtschneise, die hier im Rahmen der Abrissarbeiten zum Bau der Erweiterung der Stadtautobahn entstand. Zum anderen wurde jedoch auch durch das Estrell-eigene Pyramidenforscherteam bewiesen, dass an genau dieser Stelle, lange vor der Stadtgründung Berlins, ca. 200 nach Christus, eine große Pyramide gestanden haben muss, deren Reststrahlung nach wie vor für starke Ausschläge auf den Messgeräten sorgt. Estrell-Chef Strelecki ist über diesen glücklichen Zufall sehr erfreut, erwähnte jedoch im Nachtrag zu unserem Gespräch mit ihm, dass natürlich auch jedes andere Grundstück Berlins mit ähnlich starken Energiestrahlungen für den Bau der Kunsthalle in Frage gekommen wäre. Und die räumliche Nähe zum Hotel ein glücklicher Zufall, aber keineswegs alleiniger Hauptgrund und ausschlaggebend für die Wahl des Standorts gewesen sei. Die neue Kunsthalle wird zukünftig nicht nur im Innern von der gezeigten Kunst bestrahlt, deren kuratorischer Schwerpunkt auf drei Ekstasen liegt. Das Gebäude selbst wird durch seine spezielle Materialität und Ausrichtung die Stadt Berlin mit regenbogenfarbenen Lichtreflexen überziehen, die an klaren Tagen sogar bis ins Brandenburger Umland reichen können. Als eine der ersten Personen durchgehe ich das Innere der neuen Kunsthalle. Noch sind die ersten Kunstwerke, die hier in 2 Wochen zu sehen sein werden, verdeckt. Gleich werde ich jedoch die Kuratorin, Frau Merkaber, treffen, die mir genauere Auskunft über die erste Ausstellung geben wird. Zunächst gilt es jedoch, den Weg zu ihrem Büro im 13. Stock in der Spitze der Pyramide zu finden. Endlose verzweigte Gänge, Türen und Rampen und kein einziges Hinweisschild. Ab und an hört man von irgendwoher leises Hämmern, Sägen und Bohrgeräusche. Letzte Vorbereitung für die mit Spannung erwartete Eröffnung. Schließlich wird es kaum merklich wärmer, denn ein leichter Luftzug kühlt die schwüle Luft ab. Doch die Luft wird dünner. Und dann stehe ich in einem grell leuchtenden Raum. Mit leichtem Summen in den Ohren, doch mit plötzlicher Leichtfüßigkeit begrüße ich Frau Merkaber. Die zierliche Person, ganz in fliederfarbenen Tweed gekleidet, reicht mir mit einem astralen Lächeln freundlich zurückhaltend die Hand. Es ist diese ganze endlose Bewegung, sehen Sie? Von unten nach oben und andersrum. Ich meine, das Dreieck dieser Pyramide ist an sich reine Bewegung, die fließt und unterschiedliche Welten gleichzeitig verbindet und miteinander sprechen lässt. Die Konkrete mit der Untastbare, die Ungesagte mit der Offensichtlichen. Dreiecken, Pyramiden, Tetraeden, alle führen dazu, uns erneut zu orientieren. Sie zeigen eine teilweise übersinnliche Brücke zur Sublimierung des Seins, die wir natürlich in der Ausstellung wahrgenommen haben und den Besuchern präsentieren möchten. Das Labyrinth ist unser erstes Beispiel dafür. Schon beim Eintreten verabschiedet man sich von der, naja, zweimal im Jahr klaren Berliner Sonne, von den Geräuschen der Stadt und von den sicheren Schritten, die man bis jetzt gegangen ist. Und das Licht spielt mit dem Klang in einer Live-Interactive-Installation, die sich auf eine Drei-Matrix basiert. Der Tritonus, der sogenannte Teufel in der Musik, trifft den 3D-mappierten Raum und bietet je nach körperlicher Bewegung ein auf der Stelle einmaliges komponiertes aleatorisches Musikstück an, das von uniken Lichtakzenten zum Leben gebracht wird. Und zwar schon ab 33 Hertz. Das haben Sie wahrscheinlich bemerkt, als Sie unten waren. Die Künstler entwickeln somit ihre Pyramide nach oben zum Lichtturm. Also unten regiert eine konzeptionelle Unordnung, die sich dann immer mehr strukturiert, soweit man die oberen Etagen erreicht. Und sogar das Licht der Sonne untergeht hier diesen Prozess. Also hier, ganz oben, schauen Sie mal, können Sie die wirkliche Magie der Estrel-Kunsthalle erleben. Der Gipfel der Pyramide besteht aus Kristall und es wirkt genau wie ein optisches Dispersionsprisma. Das heißt praktisch, dass wenn das Licht diese Kristalloberfläche mit einem genauen Winkel trifft, was täglich passiert, wird der Lichtstrahl in seinen mehrfarbigen Komponenten verteilt und verleiht der ganzen Stadt einen dreieckigen Regenbogen. Wo haben Sie denn sonst sowas gesehen? Sagen Sie mir das. Diese Genossenschaftswohnungen sind besser als diese 6 bis 8 Personen. Aber das heißt nicht, dass sie sehr klein sind, weil das ist unglaublich schlecht gebaut. Wir zeigen Blinky, Blinky, Blinky Palermo und Sol, Sol, Sol, Luit, Bruce Nauman, South America Triangle von 1981. Charles Avers Pyramiden und Schöpfungen und die dreieckigen Gemälde des gerade wieder entdeckten Hans Günthers. Helmut Hechts. Insgesamt 33 Künstler, 365 Tage im Jahr, mitten in der Kreuzung der drei wichtigsten energetischen Wege Europas. Das alles bekommen Sie hier. Große Bauprojekte, egal ob sie von der Stadt oder von der Privatwirtschaft initiiert werden, sind auch für die überdurchschnittlich heterogene und gut gestylte Bevölkerung Neuköllns Anlass zur Diskussion. Tresensäufer, Yuppie, Oma und Enkel, New York, Beirut und Migration als Lebenslauf bilden die unterschiedlichen Ausgangspunkte für vielfältige Erfahrungswelten. Diese Welten stehen sich jetzt auch im Streit um die Kunsthalle des Estrel Hotels gegenüber. In diesem Neuköllner Krieg der Welten übernimmt Clemens Mücke, Wirtschaftsbeauftragter für den Bezirk Neukölln, die Rolle Darth Vader und kämpft so für die Gruppe der Befürworter der Kunsthalle. Mit Informationsveranstaltungen und bunten Stadtteilfesten versuchen sie, die Vorteile bei der Bevölkerung durch Dreiecksformationen zu erkämpfen. Eine ganz wesentliche Rolle spielt dabei etwa das gläserne Museumscafé, das als lichtbestrahlter Fahrstuhl die Achse der Transzendenz rauf und runter fährt. In diesem Café werden, laut Clemens Mücke, in Zukunft herausragende Paranussecken erhältlich sein. Ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für den Standort Neukölln, der auf diverse angrenzende Wirtschaftsbereiche ausstrahlen wird. Etwa auf die geplanten Paranussplantagen, die dreiecksförmig über das Tempelhofer Feld verteilt sind, gegen die sich allerdings gerade eine Protestbewegung formiert. Nicht nur durch das Museumscafé, auch durch die renommierten dreieckigen Kunstwerke wird Neukölln profitieren und zu einem nachhaltigen Ort der Kreativwirtschaft aufgebaut. Hier ist das Stichwort Diversity. Dreieck zieht vielfältige Potenziale nach sich und legt so den Grundstein für ökonomische und gesellschaftliche Entwicklung. Aber auch die Gegner des Projekts haben inzwischen weite Teile Neuköllns hinter sich. Bisher ist unklar, ob sie durch Austeilen von Infoflyern oder durch Kiezhypnose erreicht wurden. Die Gegner werden vor allem vertreten durch die BBZASPS. Dies steht, wie leicht zu erraten ist, für den bundesweiten Bürgerverband zur Abwehr schädlicher Pyramidenstrahlung. Der Verband fordert die Regierung der Stadt dazu auf, erst genau zu überprüfen, mit welcher Strahlenbelastung der Stadtteil durch die tetraedische Pyramide zu rechnen hat. Erste Hochrechnungen eines dafür geeigneten Verbandmitglieds hatten ergeben, dass der von der EU vorgegebene Richtwert um ein Hundertfaches übertroffen werden könnte. Hotelbesitzer Strzelecki sollte hier Auskunft geben können, behält die Akten aber und pflegt die Geheimhaltung. Selbst bei Nachfragen hält er sich bedeckt und gibt vor, von diesem Sachverhalt noch nie etwas gehört zu haben und sich in diesem Fall an nichts dergleichen erinnern zu können. Die Regierung der Stadt fährt dazu die Strategie, ihn einfach nicht zu befragen. Die hohe Strahlenbelastung, die laut BBZ-ASPS von der Kunsthalle ausgeht, könnte dazu führen, dass sich in Neukölln bald jeder für einen Künstler hält. Das Problem dabei ist, dass dann der Kaffeekonsum steigt, das Hungergefühl ausbleibt und nach, wir sprechen über einen Zeitraum von 10 Jahren, wird Neukölln ein menschenleerer Ort sein. Dieses Armageddon gilt es laut den BBZ-ASPS abzuwenden. In seinem Lieblingsdönerrestaurant auf der Sonnenallee treffe ich Clemens Mücke. Der Standortmanager und Wirtschaftsbeauftragte des Stadtbezirks Neukölln weiß von vielen Vorteilen der neuen Kunsthalle zu sprechen. Nicht nur für den einstmaligen Problembezirk, sondern für die gesamte Stadt Berlin. Also wir haben es ja organisiert unter dem Motto, zu gucken, was passiert hier tatsächlich in Neukölln. Ist das unser gefühltes Wissen, auch mit dem, stimmt das mit dem überein, was hier tatsächlich da ist? An Kulturentwicklung, an Kreativentwicklung, an Wirtschaftsentwicklung. Was passiert in den Quartieren? Wie können die Unternehmen und die Kulturwirtschaft davon profitieren, dass es hier plötzlich so einen Hype gibt für Neukölln? Und wie profitiert der Bezirk? Über die Darstellung, was ist in Neukölln derzeit gerade im Trend, wie verändert sich ein Stadtbezirk, wie verändert sich ein Quartier. Insofern bestätigt das, was wir uns erhofft haben von dieser Veranstaltung und was wir gedacht haben, dass es hier in den letzten Jahren oder letzten Monaten sich entwickelt hat. Also eine vielfältige Kreativszene, eine vielfältige Kulturszene, die vor allem sich dadurch auszeichnet, dass sie aus der Bevölkerung oder aus den Künstlern, aus den Kreativen, aus des Bezirkes sich entwickeln und dass sie sehr intensiv zusammenarbeiten und dass wir im Grunde nur noch die Akteure zu vernetzen müssen, um sie noch erfolgreicher und nachhaltiger arbeiten lassen zu können. Das ist auf alle Fälle ein Standortvorteil, den Neukölln besitzt und damit wirbt ja zum Beispiel auch die Aktion Karl-Marx-Straße, dass wir hier eine vielfältige Kultur-, Wirtschafts- und Bevölkerungsszene haben und das bringt ja immer neue Ideen und neue Kräfte zutage. Und damit wird der Bezirk auch mittel- bis langfristig punkten können und insofern ist das von uns, also vom Bezirksamt oder von der Wirtschaftsförderung natürlich eine Strategie, diese Diversity auch in den Mittelpunkt zu stellen. Na, die Schwächen haben wir 10 Jahre lang diskutiert in allen Medien und das, was vorhin auch gesagt wurde, das vor allem das größte Problem in Berlin ist, dass Neukölln auch von der Seite der Berliner sehr stark reduziert dargestellt und wahrgenommen wird und lernen kann man von Bezirksamt. Die Botschaft ist, Neukölln geht ab, dass es vom Norden her eine Lawine kommt aus Kreativ- und Kulturschaffenden, die dem Bezirk ein ganz neues Gesicht geben. Und das geht auch. Und das, wir haben durch diese kreative Entwicklung hier durchaus eine Imageveränderung zu bemerken und die sich natürlich auch auswirkt auf die Stadtquartiere, auf die Entwicklung in dem Norden Neuköllns und auch bei den Unternehmen. Die nächsten Auswirkungen sind die Läden, die sich gegenüber und auf der anderen Straßenseite entwickeln, wo dann plötzlich der neue Unternehmer einkaufen geht, wo er sich einen Kaffee holt. um 12 Uhr zur Mittagszeit was ab. Wir können jetzt schon unsere Angebote an die Frau und an den Mann bringen. Und damit gibt es hier auf alle Fälle eine wirtschaftliche Entwicklung, weil gerade die Kreativ- und Kulturszene ja häufig von freien Mitarbeitern spricht, aber die dann natürlich Einkommen erzielen, die nicht vergleichbar sind mit sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen im ersten Moment, aber dann mittel- und lang. Der Hauptsitz des bundesweiten Bürgerverbands zur Abwehr schädlicher Pyramidenstrahlung in der Friedelstraße ist Anlaufstelle für die vielen Menschen in Neukölln, die gegen die Kunsthalle sind und hier Beratung und Schutz finden. Uta Krause, die blond gelockte 43-jährige Vorsitzende und Sprecherin des Verbands, treffe ich in ihrem Büro, wo sie zwischen Papierbergen, Zeitungsstapeln und Aktenordnern fast verschwindet. Unser Verband hat es sich ja zur Aufgabe gemacht, über die Gefahren menschengefährdender Pyramidenstrahlung aufzuklären und drohendes Unheil abzuwenden. Die Gefahren, die durch die hochkomplexe Struktur der Strahlung ausgeht, ist weitgehend unbekannt und wird massiv unterschätzt. Sie entsteht durch die besonderen Winkel und die fehlenden quadratischen Grundfläche der Pyramide. Wie gefährlich diese Strahlungen sind, lässt sich aber leicht an dem Untergang der Hochkultur Atlantis ablesen. Die haben ja mit seinen tetraedischen Pyramidenkonstruktionen den eigenen Untergang selbst initiiert. Das Schicksal müssen wir jetzt für unsere jetzige Gesellschaft abwenden. Also sehen Sie mal, einer tetraedischen Pyramide fehlt die quadratische Grundfläche, die aber Voraussetzung für positive Strahlung ist. Das ist also der Faktor, dass sich bösartige Strahlung entwickelt, ja? Falls Sie mir folgen können. Das ist schlimm. Nicht nur schlimm, sondern dramatisch. Alle werden sterben. Das war ja schon früher bewiesen. Das kann ja nicht Zufall sein, dass immer alles das schon so genannt haben. Also rufen wir das weibliche, diffuse auf, das sich ständig verändert. Ja, so wie das Mondlicht, das Dreieck, das auf der Spitze der Macht steht, gleichzeitig gottähnlich. Wir müssen das Unterbewusstsein durch das Kanalwasser unterbewusst triggern, ja, um die Negativstrahlen abzuwenden. Das geht ganz einfach, wenn wir positive Wörter wie Licht, Dankbarkeit, Freude, Liebe, Lust, ja, danke, Harmonie in das Wasser tun. Rein, um die Molekularstruktur zu verändern, das wär schon ein Anfang. Das hat schon der japanische Wasserwissenschaftler Masaru Emoto gesagt. Weil wir ja auf Welle und Teilchen, weil man will mit uns organische Kupferzinnverbindungen vergiften, ja. Das Geld, das wir benutzen, ist ja auch schon so zinnvergiftet. Also im Klartext ist das ein Anschlag auf die ganzen Erdteil. Also das Ziel ist ein Anschlag auf eine ganze Bevölkerungsgruppe. Die Reduktion von Menschen durch Strahlung. Wir stehen vor einem gigantischen organisierten Verbrechen. Ich bin verunsichert. Und andere auch. Die Kunsthalle versucht ja, eigene Chemtrails, die so tun, als wären das Regenbogen. Aber in Wirklichkeit produzieren die Aluminium-Bariums-Gemische und so weiter, ja, um das Sonnenlicht zu verdunkeln und so zu tun, als würde die Erderwärmung nicht so ansteigen. Aber die Leute in Berlin-Brandenburg, die denken, sie bekommen einfach nur schönes Licht, ja, nämlich Regenbogen und so. Also wir müssen Volksaufklärung betreiben. Wir verkaufen Runen und mit denen haben wir schon fundamentale Erkenntnisse erzielt. Wenn der Himmel nicht gerade mit Chemtrails bedeckt ist, ja auch bedreckt ist, können wir beweisen, dass es sich bei negativen Tetraederstrahlung um bösartige Plutoniumbelastung handelt. Und im negativen Fall werden sie auch abgeben mit Foros oder Giften, ja. Oder mit Mikrochips, die in der Regel aktiv geschaltet sind und Skalarwellen verbinden und damit, ja, die benötigen die auch noch Luft, um hier hoch zu energetisieren und damit die Informationen weitergeleitet werden können und so weiter. Und damit noch nicht genug. Ich bekomme nur noch den Wert von plutoniumverseuchte Sakralwellen, das reicht ins Höchste der Regierungskreise, ja. Ja, das ist ein Phänomen. Die Pyramiden-Idioten haben alle den gleichen Heliumsmesswert. Weil sie Plutonium-Mikrochips abgefüllt sind, dann dreht es sternförmig links herum oder das Protonen-Imperium oder Antimaterie oder Antiprotonen. Und der letzte Akt, der hier läuft, ist die Verschippung der Bevölkerung. Und wenn jetzt hier die Luft ein dreieckig energetisches Netz aufgebaut ist mit Plutonium. Alle Leute verschippt sind mit Plutonium. Und die Chemtrails dazwischen auch wieder mit Plutonium und so abgefüllt sind, dass wenn dann der Schalter gedreht wird, werden wir umgepolt. Wir können uns dann nicht mal gegen wehren. Außer wir legen das Anagasius-Symbol aus 1000 Blitze ohne Donner. Dann kommt nur noch durch diese Kunsthalle. Ich habe die Möglichkeit, Kanal zu sein. Und ich kann mich mental in die Möglichkeit, Pyramide zu sein, einfinden. Und dadurch kann ich mich in die Akasha-Chroniken rein. Die Bevölkerung muss aufgeklärt werden. Wir wissen nichts. Es ist die Kombination der Dinge, die ich entwickelt habe. Zum Beispiel hier haben wir einen Bioenergieverstärker, der also im Raum die Energie, diese Schwingung erhöht. Und die Möglichkeit uns gibt, mit der Pyramide und mit dem Heiler, der den Heilmagnetismus auch gezielt in Organe bringen kann, die Materie zu verändern. Wenn wir eine so starke Energiequelle und einen so kraftvollen, konzentrierten Energiestrahl haben, dessen Stärke und Intensität steigt, je weiter er von diesem Planeten entfernt ist, wäre es möglich, jeden Punkt im Universum zu treffen. Könnte man so eine Brücke zwischen zwei kosmischen Körpern herstellen? Dann kann man alles transportieren, was man will. Nach allem sind wir nur Frequenzen. Unser Körper ist nur eine Frequenz. Unsere Gedanken sind nur eine Frequenz. Der Stein nur eine andere Frequenz. Die Schwingung kann durchgehen über die Energiebrücke. Ausrichtung der Klinge in Nord-Süd-Richtung und durch die Energiereflexion in der Pyramide eine Resonanz entsteht. Dadurch verändert sich die Molekularstruktur der Klinge. Eine geheime Bruderschaft, deren einziges Ziel es ist, die Kontrolle über alle Ressourcen, Gelder und Völker der Welt zu übernehmen. Überhaupt nicht, wenn ich ehrlich bin. Nee, war die Auswahl ganz ziemlich mickrig. Ist entweder zu teuer oder zu billig. Ich frage mich schon, was da im Hintergrund vor sich geht. Man fragt sich, wer profitiert eigentlich davon? Pyramidioten waren hier. Ich sag's dir. Du. Wir wissen nichts. Sie hörten Estrell, May Your Stars Shine Bright, You Pretty Pyramid. Es sprachen Dominik Wirth, Gabriel Lebel, Lola Göller, Lili Kuschel, Mitya Tschurikow, Marta Girosa, Clemens Mücke und Sebastian Karhoff. Text Lola Göller, Marta Girosa und Claudia Dorfmüller. Musik von Jean-François Rosé-Yapi, Marta Girosa und Lola Göller. Produziert in den Flexton Studios Berlin und in den Straßen von Mexiko. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Something with green triangles, I don't know what. Very large green triangles. Artificial, like the size of tall buildings and mountains. Made of transparent plastic and wires, but very sturdy. Sturdy, tall triangles, transparent with the metal beams. And these notes working within those triangles moving upward. And the when you get to the point of that's like the smaller part of the triangle, so it's like starting from the wide part of the triangle. Kind of a connection between those two for some reason. And maybe thousands of years from now, someone would stumble upon them accidentally and sense something about them, but not quite know what they were, but sense their integrity and their importance, but not have any clue what they're about. Like Stonehenge or something. Very large, moving upward.